Wir erhielten keinen Befehl. Nach unserer Erziehung konnten und durften wir nicht selbstständig zu den Waffen greifen. Immer wieder versuchten wir durch Boten, Radfahrer und Fußgänger Verbindung mit der Führung zu bekommen. Schließlich schlug sich eine tapfere Genossin zur Bezirksleitung durch. Sie brachte uns, in ihren Haaren versteckt, einen Zettel mit der Anweisung, beim Blasen der Feuerwehr ohne weitere Befehle zum Kampf mit der Waffe zu schreiten. Das war gegen Einbruch der Dunkelheit. Gegen 10 Uhr abends wurden dann die Waffen ausgeteilt. Um diese Zeit waren etwa 80 Mann versammelt. Bis Donnerstag stieg diese Zahl auf ungefähr 100. Ich hätte leicht auch 300 Mann sammeln können, obgleich in meiner Abteilung offiziell nur 74 Mann waren, aber ich hatte nicht genug Waffen. Auch Kommunisten kamen zu uns und ich bewaffnete sie ebenfalls. Wir wussten, dass es sich jetzt nur mehr um einen Abwehrkampf handeln könne, um den Floridsdorfer Genossen den Rücken zu decken und ihnen die Strecke zum Abzug freizuhalten. Um 11 Uhr schickten uns die Regierungstruppen einen Parlamentär. Wir kannten den Mann. Es war ein Genosse von uns. Man hatte ihn gefangen, brutal geschlagen und dann gezwungen, als Parlamentär zu uns zu gehen. Traurig und verwirrt stand er in unserer Mitte. Er schämte sich, uns in die Augen zu blicken. Wir hatten eine kurze Führerbesprechung. Der Parlamentär teilte uns mit, dass sich 800 Mann Regierungstruppen gegenüber dem Goethehof am rechten Donauufer verschanzt und zwei Kanonen aufgestellt hätten. Wenn er bis 12 Uhr nicht zurückkomme, würde das Artilleriefeuer gegen uns eröffnet werden. Ernst und schweigsam hörten wir seine Mitteilung an. Die Polizisten, die in den Goethehof eindringen wollten, griffen wir an. Doch wir wussten, dass die Übergabe unvermeidlich war. Als die meisten Wohnparteien bereits in der nahegelegenen Schule untergebracht waren, gaben wir Donnerstag früh den Befehl, den Goethehof zu räumen. Wir wussten, dass der Kampf in Floridsdorf längst zu Ende war und dass unsere Floridsdorfer Genossen genügend Zeit gehabt hatten, sich in Sicherheit zu bringen. Die Genossen, die den Dollfuß-Versprechungen glaubten und sich freiwillig der Polizei stellten, erlebten eine bittere Enttäuschung. Es begann ein schonungsloser Terror.